Der Brief war schnell geschrieben und wurde noch am nächsten Tag im Lehrerzimmer ausgehängt. Doch der Rücklauf ließ zu wünschen übrig. Schließlich wussten die Zwillinge sich. Wenig später wurde nach dem Unterricht die erste Redaktion. Die Zwillinge sollten bald. Da waren meine liebe Schwester und ihr Tom mal wieder mitten in einen Fall hineingerutscht. Und was für einen. Es kam ja vor allem darauf an, das Millionenerbe für Toni zu sichern. Wenn sie einen Fehler machten, vernichtete der Dieb die Beweise. Und dann wäre für Toni alles vorbei gewesen. Ob die beiden sich wirklich dessen bewusst waren, dass sie sehr leicht einen Schaden in Millionenhöhe anrichten konnten? Also, mir wäre das zu gefährlich gewesen. Aber die beiden, die fuhren natürlich zum Amselweg, wo dieser Schäwig wohnte. Amselweg Nummer 13. Und das war das Ende von Alex Walkman. Also da kann mir einer sagen, was er will. Um Mitternacht geht man nicht auf einen Friedhof. Und schon gar nicht, wenn es eine so unheimliche Nacht ist. Ich glaube, auch Tom war nicht gerade wohl, als er zusammen mit Nina über den Friedhof zum Schwarzen Grab ging. Aber das konnte er natürlich nicht zugeben. Ein bisschen heller könnte es ruhig sein. Heute stehen Gina und Tina, die Zwillingsmädchen, im Mittelpunkt meiner Geschichte. Begann, als die beiden violetten Bärenkinder für Orange einkaufen waren. Schäwig bezog die Prügel seines Lebens. Tom dachte daran, wie leicht eine der Stahlkugeln auf dem Friedhof locker hätte verletzen oder gar töten können. Er schlug noch etwas. Tom mit dem gefährlichsten Karatekämpfer fertig werden musste, der ihm je begegnet war, rannte Locke zum nächsten Telefon und rief die Polizei. Steigen Sie ein. Von eben dieser Konferenz hat mir Dr. Sumiso später mal schmunzelnd berichtet. Die AKG!